Das AEW-Jahr 2025 endete passenderweise zu Silvester mit einem Bang. Denn auch wenn wir erst im Januar sind, ist der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets bereits geschrieben. Kenny Omega ist wieder da und bestiehlt den Banditen um dessen Spotlight. Aber es gibt noch mehr. Nicht nur dieser Podcast ist Elite, sondern auch AEW, denn die Bucks feiern an der Seite von Jack Perry ihre Rückkehr. Leider läuft es aber nicht für jeden so gut, denn die anhaltende Inflation macht auch nicht vor der Wrestling-Welt Halt und entwertet so unser Mercedes-Money, denn ihren Titel gegen einen Kuchen im Gesicht eintauschen musste. Ansonsten starten wir aber ganz entspannt in das neue Jahr. Dieser Jake irgendwas ist jetzt da. Andrade feiert nach seinem Comeback sein Comeback und Dynamite liefert ein Lights-Out-Main-Event, bei dem es auch nicht aufgefallen wäre, wenn die Lichter tatsächlich ausgeblieben wären. Bei euch gehen jetzt aber hoffentlich alle Lampen an, denn wir starten jetzt mit Daily Dower. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Und an dieser Stelle kurzes Lob an uns selbst, denn die Regelmäßigkeit ist vorerst wieder zurück. Letzte Woche hatten wir zwar noch eine kurze Pause dann drin aufgrund der nicht sonderlich ereignisreichen Dynamite-Ausgabe, weil wir ja den Pay-Per-View-Review-Podcast dann ja schon gemacht hatten, aber dafür besprechen wir dann heute mehr oder weniger die drei Ausgaben der letzten 10-11 Tage. Und das mache ich mit einem Mann, der hoffentlich im hohen Norden nicht komplett eingeschneit ist. Thorsten, wie geht's dir? Betrug! Gar nichts war. Ich habe hier gestern schön mit Chips und Cola vorm Fenster gesessen und wollte mir die Action draußen anschauen und es war einfach nur grau. Ich fühle mich betrogen. Dann musst du wahrscheinlich die einzige Ecke im Norden sein, die nicht davon betroffen war. Ja, irgendwie, das Wetter war zu schlecht, der Sturm hat einen Bogen um Lübeck gemacht. Naja, muss man mit zurechtkommen. Gut, aus Kölner Sicht kann ich da ungefähr am gleichen Strang ziehen. Auch wir haben hier nicht das Weltuntergangsszenario bekommen, was in manchen Teilen Deutschlands prognostiziert war. Aber wir sind hier ja nicht in einem Wetter-Podcast, sondern beschäftigen uns auch in dieser Woche wieder mit AEW. Heutiger Fahrplan sieht dann wie folgt aus. Wie eben schon im Opener gesagt, werden wir uns halt mit den letzten drei Ausgaben, also zweimal Dynamite und einmal Collision, beschäftigen. Wobei dann natürlich aufgrund der Aktualität der größte Fokus auf der jetzt neuesten Dynamite-Ausgabe von Mittwoch liegt und wir dann teilweise noch die Dynamite- und Collision-Ausgabe der Vorwoche mit einbauen, da wo es sinnvoll ist. Aber ich glaube, aufgrund der Zeit, weil ich glaube, die wenigsten Leute wollen bei einem regulären Podcast sich 2,5 Stunden geben, wie wir über irgendwelche belanglosen Weekly-Dinge reden, machen wir das in einer etwas abgespeckten Form, dürften aber wahrscheinlich gewohnt trotzdem die Stunde auf jeden Fall voll machen. News-technisch habe ich ehrlicherweise nur eine Sache auf dem Zettel. Und auch die ist jetzt nicht wahnsinnig relevant, aber vielleicht vollständigkeitshalber zu sagen, falls es ein paar Leute nicht mitbekommen haben. Nämlich AEW bzw. Ring of Honor, muss man ehrlicherweise fast sagen, hat sich nämlich noch von drei Personalien zum Jahresende getrennt, beziehungsweise der Vertrag ist zum Jahresende ausgelaufen. Das ist einmal Mercedes Martinez, Matt Taven, interessanterweise aber Mike Bennett ist wohl noch unter Vertrag und Alex Abrahantes, der ja auch jetzt schon länger kein Teil der Shows mehr war, besonders seit die Lucha Bros dann weg sind. Die drei sind alle kein Teil mehr von AEW. Ich glaube, den wenigsten wird es tatsächlich auffallen, aber zumindest vollständigkeitshalber wollte ich es gerade nur nochmal erwähnt haben. Ich weiß nicht, ob bei dir irgendwer bei dir Tränen ausgelöst hat über den Abgang? Nicht wirklich. Ich habe jetzt nur gehört, dass Mercedes dann noch mit hat verlautbaren lassen, dass sie dann auch in absehbarer Zeit, ich glaube irgendwann im Laufe des Jahres, dann auch ihre Stiefel in-ringtechnisch an den Nagel hängt. Ich meine, sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Ich glaube, Mitte 40 ist sie schon, was ja im Wrestling auch schon ein etwas höheres Alter ist. Ich glaube, die werden mit Sicherheit alle irgendwie in den Indies wieder Fuß fassen. Also jetzt beziehungsweise Matt Taven beispielsweise. Was mit Mike Bennett ist, ist halt die Frage, wie lange dessen Vertrag da noch geht. Ich glaube, Maria, also seine Frau, ist ja trotz anhaltender gesundheitlichen Probleme auch noch unter Vertrag, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Sie ist auch schon weg? Ich glaube, Maria hat einen WWE-Legendenvertrag. Die steht nicht bei AEW unter Vertrag. Okay, mein neuester Stand war nämlich noch, dass sie hin und wieder bei Ring of Honor aufgetreten ist. Aber gut, dann... Ja, das ist aber, glaube ich, auch schon ein bisschen länger her. Zugegebenermaßen schaue ich aber auch schon länger kein Ring of Honor mehr. Ja, ich fairerweise auch nicht. Ich hatte es nur noch auf dem Schirm, weil sie, glaube ich, irgendwann dann mal auch irgendwelche, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Krebsdiagnosen möglicherweise hatte und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema, was wir an einer anderen Stelle vielleicht dann... Nee, das ist gelogen. Wir werden es wahrscheinlich nicht an einer anderen Stelle besprechen, weil es dann doch nicht relevant genug ist. Aber ja, wie gesagt, die drei sind jetzt weg. Genau. Und dann können wir uns auch mit der eigentlichen Dynamite-Ausgabe beschäftigen. Da gehen wir jetzt erstmal chronologisch durch. Das Erste, was praktisch zu sehen war, dass Jim Ross in seinem Heimatstaat auch Teil des Kommentatorenteams sein konnte, sein durfte, der dann auch die Show über dann auch da war. Kurz darauf sind wir dann sofort erstmal in den Backstage-Bereich gegangen, weil früher am Abend dann Jetspeed, natürlich laut Storyline, nicht antreten konnten, weil sie halt dann auf Wunsch von The Demand, also Ricochet und seinen Gates of Agony, ausgeschaltet wurden. Und dann kam heraus, dass Mark Davis dafür verantwortlich war, aber auch Jake Something, beziehungsweise Jake Doyle, wie er jetzt bei AEW heißen wird. Und die sind direkt auch praktisch mit Don Callis in Erscheinung getreten. Das heißt, auch da haben wir praktisch den nächsten Familienzuwachs. Und du als unser absoluter TNA-Ultra und Experte wirst uns mit Sicherheit mehr zu Jake Something bzw. Jake Doyle, wie er jetzt heißt, sagen können, als ich es tun kann. Grußböse stark, mehr weiß ich auch nicht. Das ist eine kurze Zusammenfassung. Ja, nur er hat bei TNA jetzt nicht so wahnsinnig Bäume ausgerissen, ist jetzt zu anderen Ufern aufgebrochen und ist jetzt irgendwie das gefühlt 200. Mitglied in der Don Callis Family. Nicht? Muss man dann schauen, wie er sich da schlägt. Ne? Ja. Ja, also ich muss auch sagen, so vom Auftritt, ich meine, das war jetzt erstmal natürlich vollkommen in Ordnung als ersten Auftritt. Jetzt so von der Aufmachung von seinem oder halt auch ihrem Look, also Doyle und Mark Davis zusammengenommen, haben die jetzt halt auch nicht den allergrößten Wiedererkennungswert, halt muskulöse, größere Männer in schwarzen Tanktops, kurze Haare, Vollbart und so weiter. Also ich würde jetzt mal sagen, die sind in der riesengroßen Don Callis Family dann wahrscheinlich doch eher am unteren Ende anzusiedeln. Und werden halt dann wahrscheinlich dann das Tag-Team sein, was hin und wieder mal eine Niederlage einstecken muss, wenn halt eine verfeindete Fraktion halt dann irgendwie gegen die Don Callis Family halt dann antreten muss, um sich halt da ein paar leichtere Siege zu holen. Gewiss, weil Mark Davis, normaler Tag-Team-Partner, also unser guter Protostar, der wird ja gewiss jetzt nicht wieder ins Tag-Team-Glied zurücktreten und wenn er schon so hart am Main-Event rumkratzt. Also der ist jetzt voll auf seiner Singles-Schiene und Mark Davis als Singles-Wrestler weiß ich jetzt nicht. Da stellt man ihm dann, ihm als erfahrenen Tag-Team-Wrestler, niemand anders dann an die Seite, der jetzt neu dazugekommen ist und sich da dann beweisen kann. Aber vielleicht harmonieren die beiden ja gut miteinander, geben wir ihnen die Chance und dann sehen wir mal, wie sie sich schlagen. Aber wie gesagt, die Family wird immer größer und größer. Das auf jeden Fall. Es ist ja fast schon, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Running Gag, aber ich glaube, ganz ohne Übertreibung, bei mehr als 10 Mitgliedern sind wir ja wahrscheinlich jetzt schon. Also, ich glaube, das ist keine Übertreibung. Wir können ja mal überlegen. Fletcher, Okada, Takeshita, Trent Barretta, Rocky Romero, haben wir 5, Josh Alexander 6, Hattest du Lance Archer gerade schon? Nee, Lance Archer, stimmt. Dann Andrade, zu dem wir gleich noch kommen. genau, der jetzt seine rechtlichen Sachen mit WWE so weit bereinigt hat, dass er nun endlich wieder loslegen kann. Dann haben wir noch Hechicero und El Edgy Clon. Zero, El Clon, Mark Davis und jetzt eben Herrn ehemals Something. Also sind wir schon mal 12. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Also. Ne, also Don Kellis ist natürlich nicht mitgezählt, dann wären es ja 13. Na, Genau. aber ja, es ist ein amtlicher Stable. Aber ich sag mal, da wo jetzt, wie man ja jetzt bei New Japan festgestellt hat, da ist ja beim New Year's Dash, also der ersten Show nach Wrestle Kingdom, sind ja irgendwie die War Dogs, haben sich einer größeren Gruppierung angeschlossen und jetzt ist es seit über 10 Jahren das erste Jahr, dass es bei den New Japan keinen Bullet Club mehr gibt. Keine Fraktion, die mit dem Bullet Club assoziiert wird. Das habe ich sogar am Rande auch noch mitbekommen. Da kann ich zwar nicht viel mehr zu sagen, aber das habe ich zumindest gesehen. Naja, na, vielleicht wird die Don Callis Family der neue Bullet Club und irgendwann gibt es dann die Don Callis Family Japan, Don Callis Family WWE, Don Callis Family Europa, ne? Dann hat der Wer Mann aber weiß. viel zu tun auf jeden Fall. Ja, nu. Okay, dann springen wir aber gerade das erste Mal direkt in der Show, weil es gerade thematisch passt. Wie nämlich eben schon gesagt, war halt jetzt das neue Tag-Team der Don Callis Family dafür verantwortlich, dass Jetspeed nicht an der Seite von Jack Perry gegen Ricochet und die Gates of Agony antreten konnten. Auch da sei vielleicht noch kurz vorher gesagt, dass dieses Match dann praktisch dadurch aufgebaut wurde, dass wir in der Vorwoche ein Titelmatch um den National-Title hatten, das hat dann Ricochet gegen Jack Perry gewonnen hatte aufgrund von Ablenkungen und deswegen kamen wir jetzt zu dem Six-Man-Tag-Team-Match. Und dann kam zunächst Jack Perry alleine zum Ring, der aber sich schon sehr sicher wirkte, dass er doch noch ein gutes Tag-Team gefunden hat, nämlich in Form der Young Bucks. Matt und Nick Jackson sind also wieder zurück. Wirkten auch wieder sehr klassisch Young Bucks-mäßig, sowohl vom Einzug als auch von der Ring-Gear. Also, da haben wir jetzt nicht mehr irgendwie die Elite-Konstellation, die wir noch vor ein paar Monaten hatten, von den dreien, sondern da wieder auch die klassischen Young Bucks. Und die drei konnten dann selbstverständlich gewinnen, auch mit einem Pinfall von Perry gegen Ricochet. Da könnten wir also nicht unwahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen dann wieder ein nächstes Titelmatch zwischen den beiden bekommen. Ja, stimmt. Wo wir ja jetzt wieder wahrscheinlich offiziell 4 Midcard-Titel haben. Weil ja durch Mox Continental-Titel gewinnen oder Turnier gewinnen, hat er ja nur den Continental-Titel gewonnen. Und Okada war ja, um nochmal nach Japan zurückzukehren, war ja bei Wrestle Kingdom der letzte Gegner von Hiroshi Tanahashi. Und der hatte da den guten alten International Title um die Hüften. Also den hat er wohl immer noch. Da ist jetzt stillschweigend die Unified Championship mal wieder gesplittet worden und keiner hat es verraten. Wo man natürlich dann auch im Nachhinein dann sagen kann, dass es ein bisschen komisch war, extra einen neuen Gürtel einzuführen für einen Unified-Title, der praktisch nach relativ kurzer Zeit dann doch wieder aufgebrochen Naja, wurde, um jetzt wieder einen Titel ad acta zu legen. das war doch genau dasselbe wie damals mit dieser tollen Triple Crown. Stimmt, Na, definitiv. Das ist also, genau das Gleiche praktisch gewesen. na. Naja, okay. Titel und AEW und wie man damit umgeht, das ist wahrscheinlich Thema für einen ganzen eigenen Podcast. Frage ist jetzt natürlich aber an der Stelle, wenn wir jetzt von den Titeln erstmal wieder weggehen, sondern uns zunächst mal die Elite anschauen, meinst du, dass wir jetzt die drei wieder als Trio bekommen, die dann potenziell auch auf die Trios Title dann Jagd machen können? Oder war das jetzt nur ein One Night Only, um halt die Bucks zurückzuholen, sodass wir dann wieder Jack Perry als einzelstehenden Wrestler haben, zumindest bis Luchasaurus wieder da ist und die Bucks als separates Tag-Team? Also, ich habe die Tage mal bei AEW ins Roster geschaut, auf deren Homepage. Da sind die Bucks die einzigen, die mit dem Zusatz The Elite aufgeführt sind. Weder bei Kenny Omega noch bei Jack Perry steht das mit bei. Na, also höchstwahrscheinlich vorübergehend. Ich wüsste jetzt auch nicht, was macht man dann, wenn Luchasaurus wieder fit ist? Geht er dann wieder raus oder kommt der Dino in die Elite? Und wie ist das mit Kenny? Ist der jetzt auch noch Elite oder wieder Elite oder nur so mit bei, weil der hat ja jetzt auch seine eigene Agenda gestartet. Da kommen wir dann ja wahrscheinlich später noch zu. Ja, also das ist eine große Frage. Gibt es The Elite in dem Sinne im Moment überhaupt? Es kann ja sein, dass sie sich irgendwie wieder zusammenfinden, aber im Moment offiziell gibt es, glaube ich, gar keine Elite. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage, weil zumindest gut, dass du es nachgeschaut hast, weil das könnte ja zumindest ein Deut in die Richtung sein, dass wir nicht also von einem Stable gerade ausgehen können. Ich glaube, bei Luchasaurus ist halt auch noch unbekannt, wie lange er ausfällt. Deswegen ist jetzt auch die Frage, ob wir jetzt von Wochen oder Monaten oder vielleicht doch nur Tagen oder so reden. Aber ich glaube, ich würde es persönlich auch favorisieren, wenn wir erstmal die Bucks wieder als Tag-Team haben. Jetzt, nachdem sie ja lange, lange Zeit dann ja auch als EVPs unterwegs waren und wir ja irgendwelche Konstellationen der Elite dann immer hatten, wo sie dann ja nicht als reines Tag-Team aufgetreten sind, würde ich mich, glaube ich, persönlich sehr freuen, sie erstmal wieder als Tag-Team dann zu haben und hätte auch ehrlicherweise nichts gegen, wenn wir sie auch früher oder später dann bald mal eher wieder als Tag-Team-Champions bekommen. Wobei man natürlich auch andererseits sagen kann, dass die Ops als Trios Champions jetzt halt natürlich auch nicht gerade ja, komplett umhauen. Naja, nur die Trios-Titel hauen einen generell nicht komplett um. Na, Oh, das ist die richtig. braucht eigentlich auch keiner. Und da gibt es dann genug andere Dreierkombinationen, die man hinten guckt, wer ist heute noch nicht auf der Kampfcard, du und du, ihr habt heute Abend ein Trios-Title-Match. Na, und dann sagen der Arzthelfer, die Reinigungskraft und der Catering-Guy, wieso? Wir sind doch gar keine Aktiven. Ja, egal, raus. Wir brauchen Match auf der Card. Nee, also ich fand es schon nachvollziehbar, dass halt hier die Young Bucks als Ersatz für Jet Speed kamen und es war jetzt auch nicht so völlig unerwartet, weil sie halt auch ihre Historie mit Jack Perry haben. Na, da kann man das schon nachvollziehen, auch weil sie ja jetzt auch wie er jetzt wieder auf der Face-Seite stehen, dass er dann zu ihnen hingegangen ist und hat gesagt hat, ja, hier, Leute, könnt ihr mir heute einmal aushelfen? Man muss jetzt halt schauen, wie es da weitergeht, ob die Auseinandersetzung Jack Perry mit, ich weiß gar nicht, wie heißt die Gruppierung von Ricochet? The Demand. Ja, genau. Ob das jetzt dann Jack Perry und die Bucks gegen The Demand sein soll, weil ich glaube, da haben die Bucks auch Besseres zu tun. Jack Perry, der passt da rein, ne, weil auch noch nicht so wahnwitzig lang dabei, okay, hat jetzt seinen Tag-Team-Partner verloren vorübergehend und da ist auch eine Fehde gegen den National Champion durchaus nachvollziehbar. Und die Bucks, so wie du sagst, die gehören ohne Wenn und Aber ins Tag-Team-Geschehen und dann freuen wir uns irgendwann auf Bucks gegen FTA 35. Ja, ist aber auf jeden Fall auch ein guter Punkt von dir, dass Bucks also wenn wir das jetzt halt mal, also das 3 gegen 3, das potenzielle 3 gegen 3 so aufbröseln, dass ja praktisch dann Bucks gegen Gates of Agony wäre, wäre das ein bisschen sehr verschenkt. Von daher, wahrscheinlich hast du da sehr recht mit, dass wir dann doch eher jetzt nur weiterhin Jack Perry gegen Ricochet bekommen und die Bucks sich dann wahrscheinlich anderen Dingen widmen werden. Nach dem Match war es aber auch noch nicht unrelevant, weil dann kam eine Person ein weiteres Mal zurück, über die wir jetzt auch gerade schon kurz gesprochen haben. Also zunächst kamen dann erstmal noch Doyle und Davis zum Ring und haben halt einen Beatdown gestartet. Dann kam auch noch Don Callis mit Lance Archer. Der Ring hat sich immer weiter gefüllt. Speedball Mike Bailey und Kevin Knight haben versucht, dann den Safe zu machen, waren aber natürlich dann zahlenmäßig erstmal unterlegen. Auf einmal geht dann aber das Licht aus und Andrade steht im Ring. Der, ich glaube, die meisten haben es mitbekommen, jetzt die letzten Monate darauf gewartet hat, dass er auch außerhalb der WWE auftreten darf, der ja anscheinend einen sehr langen eine sehr lange Non-Compete-Klausel im Vertrag hatte, weswegen er nach seinem kurzen Comeback dann doch wieder aus den Shows rausgenommen wurde. Da wurden anscheinend jetzt dann aber, oder hoffe ich jetzt mal zumindest, alle vertraglichen Details geklärt, sodass er jetzt auch tatsächlich wieder Vollzeit bei AEW auftreten kann. Auch da kann man aber gefühlt gerade wieder Punkto Elite reinbringen, weil eigentlich hatten wir jetzt ja angedeutet bekommen, dass wir ja, also Stand vor ein paar Wochen bis Monaten, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass wir Andrade gegen Kenny Omega bekommen, was jetzt aber ja wohl erstmal aufs Eis gelegt scheint. Zu Kenny Omega kommen wir gleich natürlich noch. Andrade jetzt aber erstmal Teil der Don Callis Family und danach kam auch noch kurz FTA auf die Rampe, die sich das Ganze ein bisschen genauer angeschaut haben. Also das wirkte jetzt alles ein bisschen chaotisch und ich weiß auch ehrlicherweise nicht ganz genau, womit man da jetzt Storyline-mäßig hin möchte. Wann bekommen wir Andrade gegen Omega? Was macht FTA da jetzt irgendwie? Und generell bei Andrade ist halt immer so ein bisschen Fragezeichen, weil ich glaube, jeder weiß, wie talentiert er ist, aber trotzdem tut er sich seit knapp 10 Jahren schwer, irgendwie mal langfristig bei AEW oder WWE wirklich Fuß zu fassen und die meisten seiner Gimmicks oder Storylines sind dann doch relativ stark gefloppt. Weiß nicht, wie voller Vorfreude du jetzt bist, dass wir Andrade in einem 5., 6. Versuch bekommen, in der Mainstream-Liga wirklich durchzustarten. Also ganz ehrlich gesagt, ich war damals nicht traurig, dass er weg war. Er hat nicht das war gefehlt. Ich aber bei beiden Companies. Ja, nur gut, die andere verfolge ich jetzt nur rudimentär. Da hat er mir dann nicht wehgetan. Auch, da hat er ja auch nicht wirklich groß aufgetrumpft. Ne? Man muss gucken, was sie jetzt mit ihm machen, dass das natürlich mit Kenny Omega jetzt nicht direkt wieder aufgenommen wird, ist auch klar. Es war ja nun nicht gewiss, wie lange da die Rechtsstreitigkeiten mit WWE dauern und dass man dann sagt, okay, wir setzen Kenny erstmal anders ein oder geben ihm jetzt erstmal Zeit, sich zu erholen und wie gesagt, kommen wir ja noch zu, hat der sich ja jetzt auch einen anderen Gegner ausgeguckt. Aber die Verbindung Don Callis, Kenny Omega ist ja immer da und da kannst du dann irgendwann auch wieder den losen Faden Andrade Omega wieder aufnehmen, wenn es sich anbietet und die Fehde dann wieder fortführen. Also das sehe ich jetzt nicht so gewiss. Und FTA, ja, ich meine, die Bucks waren mit dabei, ne? Ja, ich meine, mittlerweile haben wir auch genug AEW-Geschichte, dass du ja wahrscheinlich bei relativ vielen Leuten irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit findest, weswegen das durchaus Sinn ergibt. Ich finde es halt vom Timing gerade ganz unterhaltsam, dass wir jetzt ja auch Kenny Omega einige Wochen dann ja nicht zu sehen bekommen haben, als halt dann Andrade natürlich dann erstmal wieder rausgenommen wurde. Und jetzt eine Woche, nachdem wir Kenny Omega dann bekommen haben, sehr überraschend jetzt erstmal gegen MJF, dann kommt auf einmal Andrade auch 7 Tage später wieder ins Programm zurück. Wo man jetzt einerseits sagen könnte, also entweder war das alles wahnsinnig spontan und deswegen ist das jetzt einfach Zufall, dass das relativ schnell hintereinander kam. Oder man hat das vielleicht ganz bewusst gemacht und man könnte vielleicht dann irgendwie in ein paar Wochen zu dem Schluss kommen, dass dann ein MJF gegen Kenny Omega gewinnt, indem Andrade halt irgendwie ablenkt oder eingreift und so weiter. Und dann hat MJF erstmal eine prominente Titelverteidigung gehabt und Kenny Omega gegen Andrade baut sich dann praktisch wieder von selbst auf. Hat beides was Nachvollziehbares für sich? Ich tendiere aber eher dazu, dass beides jetzt nichts miteinander zu tun hat, weil, wie gesagt, man nicht wusste, wie schnell die Sache zwischen Andrade und WWE da geklärt wird. Er durfte ja jetzt nicht irgendwie bei Ligen für TV-Sachen auftreten. Er ist ja dann hier in den USA mal in den Indies irgendwo aufgetaucht, auch mal in Mexiko, in seiner Heimat angetreten, aber eben nie irgendwo im Nationwide TV in den USA. Ja, also ich denke mal, das war, man hatte jetzt ihn in die erste Show wieder mit reingebracht, nachdem das jetzt sicher war, dass da nicht wieder WWE irgendwann kommt. Darf er aber nicht. Und jetzt muss man halt gucken, wenn man dann Andrade Omega wieder aufnehmen will, wie man dann da sinnvoll dahin kommt. Das auf jeden Fall. Vor allem, weil vieles lässt sich jetzt ja auch noch relativ schwer abzeichnen, weil wir jetzt ja einfach gerade schwer bis zum nächsten Pay-Per-View planen können, einfach weil der halt jetzt noch 2 Monate hin ist. Und dann ist ja eh die Frage, welche Story ist jetzt wie langfristig angelegt? Was wird dann tatsächlich auf der Revolution Card sein? Und was ist dann vielleicht jetzt tatsächlich nur so ein bisschen Übergang, um halt die eine oder andere Dynamite-Ausgabe halt nennenswerter zu füllen, dass ich, das heißt, gerade tue ich mich eh relativ schwer damit, wirklich ja mittel- bis langfristige Prognosen abzugeben, in welche Richtung es gehen könnte, einfach nur, weil wir halt nicht sagen können, in 3 Wochen ist halt ein Pay-Per-View und da müssen wir jetzt irgendwie noch Matches drauf bekommen, deswegen kann man gerade klar abzeichnen, wo es hingeht. Ist aber natürlich auch positiv, dass wir gerade vielleicht eher ein bisschen ruhigere Zeit haben und deswegen einfach ganz entspannt erstmal schauen können, was die nächsten großen Matches halt dann auch tatsächlich werden. Ja, eben, genau. Ne? Also lassen wir uns überraschend treiben. Man muss ja auch die Zeit bis Revolution dann ein bisschen sinnvoll füllen. Und da kann man ja dann auch so eine Geschichte entspannt dann wieder aufnehmen. Aber ja, ne? Also gucken wir, was geht und wie man Andrade generell wieder einbauen will, wohin für ihn die Fahrt dann geht, ob er jetzt endlich zur Ruhe kommt, sage ich jetzt mal, und einer der heißen neuen Stars in der Don Callis Family ist. Okay, dann springen wir erstmal wieder in der Show chronologisch zurück und gehen zum ersten Match des Abends. Da hatten wir ein Eliminator Singles Match. John Moxley gewinnt gegen Shelton Benjamin. Interessanterweise dabei, auch da gab es dann natürlich wie bei allen Eliminator Matches halt dann das 20 Minuten Time Limit, so, Entschuldigung. Auch da, wenn der Champion nicht in diesen 20 Minuten gewinnt, hat sich halt ein Herausforderer-Titelmatch verdient. Dazu kam es dann aber nicht, weil ein paar Sekunden vor Ende Shelton Benjamin eigentlich Moxley dann im Triangle Choke hatte. Der schafft es dann aber, Benjamin so auf die Schultern zu manövrieren, dass er halt dann doch noch das Cover durchbekommt, kurz vor Ende. So hat sich Shelton Benjamin dann kein Titelmatch für die Zukunft verdient. Auch da noch vollständigkeitshalber sei gesagt, dass das jetzt nicht das erste Eliminator-Match von Jon Moxley nach dem Titelgewinn war. Auch in der Woche davor konnte er schon gegen Josh Alexander gewonnen. Das Match ging ein bisschen kürzer, zwischen 15 und 16 Minuten. Da haben wir aber Moxley wieder in seiner altgewöhnten Rolle als Fighting Champion, der Woche für Woche, auch wenn es kein Titelmatch ist, zumindest sich in Eliminator-Matches gegen seine Gegner stellt. Da gebe ich auch erstmal an dich wieder ab, nachdem ich gerade schon wieder so viel geredet habe. Wie hast du es gesehen? Wie siehst du gerade Moxley als Champion? Entknote mal deine Zunge, genau. Ja, wie sieht man Moxley als Champion? Muss man ja erstmal gucken, wie sich das entwickelt. Er ist es ja jetzt noch recht frisch. Viel interessanter ist für mich die Frage, wie geht es zwischen Moxley und den Death Riders weiter? Weil er sich ja jetzt im Zuge dessen er ja das Continental Classic gewonnen hat, doch sehr faceig zeigt. Also grundsätzlich schon facetiger als vorher und man ja auch verschiedentlich dann im Zuge dessen schon gesehen hat, dass das den restlichen Riders gar nicht so gut gefällt, wie er sich da jetzt benimmt. Na, also, dass vielleicht irgendwann die Riders sagen, du bist nicht mal unser Boss, du bist zu weich. Ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall auffällig, dass die Death Riders und Moxley ja praktisch gar nicht mehr jetzt in der Form zusammen aufgetreten sind, abgesehen von der Tatsache, dass zumindest Marina Shafir ja noch mit Moxley rausgekommen ist. Also sie hat ihn ja noch weiterhin begleitet. Die Herren der Gruppierung waren jetzt nicht dabei, beziehungsweise auch in anderen Segmenten, da kommen wir dann gleich noch zu, war dafür halt dann Moxley nicht bei den anderen. Also da wird das zumindest gerade so ein bisschen unterschwellig aufgebaut, sodass wir halt auch da dann tatsächlich irgendwie, gut, ist halt die Frage, welches Match würden wir das dann umlenken? wer könnte von den anderen Death Riders am ehesten vielleicht an Moxley vielleicht auch um den Titel herausfordern, was wird storyline-technisch Sinn ergeben. Aber auch da ist halt wieder der Punkt von vor 2 Minuten, dass wir halt so weit bis zum nächsten Pay-Per-View weg sind, dass man halt auch wirklich Zeit hat, das jetzt erstmal Woche für Woche aufbauen zu lassen. Na, eben, genau. Für mich wäre auch viel eher die Frage, also mein Tipp wäre, ihn von den ganzen allen herausfordern könnte im Moment Pack. Und jetzt ist für mich die Frage, wenn das zum am Ende einen Bruch zwischen Mox und den Riders gibt, wer ist denn nur ansatzweise auf seinem Charisma-Level, um der neue Leader der Riders zu werden und die dann so interessant zu halten, damit sie nicht irgendwann komplett im Bodensatz der Bedeutungslosigkeit vergehen oder versinken? Ist eine gute Frage. Während du es gerade genannt hast, ist halt, habe ich mir schon durch den Kopf gehen lassen, ob man einfach die Death Riders dann einfach auflöst, dann hast du aber natürlich das Problem, dass du viele einzelne Leute hast, die du erstmal dann hier wieder neu irgendwie in die Show reinbekommen musst. Also ich glaube, Wheeler Utah, Pack, Claudio und so weiter, die haben jetzt schon gut davon profitiert, dass sie ja halt Teil eines sehr prominenten Stables sein konnten, die wahrscheinlich als Singles-Wrestler natürlich ihren Platz finden würden, aber dann wahrscheinlich doch eher wieder in der graueren Midcard vielleicht untergehen könnten. Aber gerade wenn Mox auch jetzt dann ja eher face turned, würde es für mich gedanklich halt dann eher passen, dass halt dann Moxley halt die Überbleibsel seiner Gruppierung dann halt auseinandernehmen könnte. Damit lösen sich die Death Riders auf und Moxley könnte dann theoretisch immer noch mit Marina Shafir an seiner Seite halt dann alleine weitermachen. Puh, ansonsten Anführer Peck oder Claudio, aber ja, wie du gerade schon gesagt hast, das könnte halt dann dazu führen, dass es halt wirklich so ein bedeutungsloses Mid-Card-Tech-Team halt dann früher oder später werden könnte. Eben. Und das ist jetzt vielleicht nur eine ganz kleine Randnotiz, aber wer weiß, ob Marina dann tatsächlich bei ihm bleibt, weil es gab ja jetzt auch in den letzten 2 Wochen so mehrfach die Situation, dass sich Marina und ihr Göttergatte Roderick Strong, ja, die sind im Wahnleben ein Paar und haben auch Kinder zusammen, sich mal jetzt im Ring Auge in Auge gegenübergestanden haben und die Fans das in der Arena hart gefeiert haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob AEW das jetzt so unbedingt unabsichtlich gemacht hat oder ob da vielleicht für die Zukunft auch was hinterstecken könnte. Wir kommen immer wieder an den Punkt, dass es einfach gerade schön ist, diese Unklarheit zu haben, was wir hoffentlich dann in den nächsten Wochen beantwortet bekommen. Was ich aber noch zu dem Match mir zumindest noch notiert habe, dass ich es wirklich positiv finde, also wie sehr es mich einfach freut, dass Shelton Benjamin einfach in dem Spot angekommen ist, dass er halt gegen einer der Gesichter der Company, auch wenn Moxley gerade nur Midcard-Champion ist, trotzdem fast 20 Minuten bekommt, weil, also ich weiß noch, als Shelton Benjamin dann alleine nach dem Hurt Business bei WWE unterwegs war, hauptsächlich nur noch bei Main Event aufgetreten ist und dann da während einer Main Event Ausgabe noch kurz eine Promo halten konnte, dass er irgendwie sein 20-jähriges WWE-Jubiläum oder so gefeiert hatte, was mir so sehr im Herzen wehgetan hat, weil ich ihn einfach so gerne im Ring sehe und er noch so gut und so fit ist, obwohl er jetzt ja auch schon ein etwas höheres Wrestling-Alter erreicht hat. Natürlich war es zu erwarten, dass er dieses Match nicht gewinnt, aber fast 20 Minuten mit einem, ich sag mal, aus seiner Sicht unglücklichen Ende, das ist so viel mehr, als er zu seiner WWE-Zeit dann irgendwie erreicht hatte. Und da, ja, muss ich einfach aus meiner persönlichen Perspektive einfach sagen, dass es mich einfach wahnsinnig freut, dass er doch nochmal so ein starkes Comeback in seiner Karriere hatte, dass er einfach in einer Mainstream-Company dann trotzdem so gut dargestellt wird, auch wenn Bobby Lashley gerade verletzungsbedingt ausfällt. Ja, ich sehe ihn auch immer wahnsinnig gerne. Habe ich, egal wo er aufgetreten ist, immer gern getan, weil ich ja grundsätzlich auch so diesen Wrestling-Stil, diesen technischen, den er ja auch in seiner Karriere immer gezeigt hat, das so mein bevorzugter Wrestling-Stil ist. Er hat für sein Alter 1A noch unterwegs. Und dass WWE jetzt nicht unbedingt die Leute immer so einsetzt, wie es ihnen gegebenenfalls gebührt oder nach ihren Fähigkeiten, ist ja jetzt auch kein neues Geheimnis. Ja, Ja. nun, ich glaube, er ist auch ganz froh, dass er bei AEW regelmäßig in den Ring steigen kann und dass er, auch wenn mal sein Partner wegbricht, dann auch weiterhin seine Einsätze bekommt und dann nicht irgendwie auf die Wartebank geschoben wird, weil man sonst nichts mit ihm anzufangen weiß. Na, ja, man muss dann schauen, ob es jetzt über diesen Status hinausgeht, ob er da vielleicht auch mal eine längere Fehde irgendwie machen kann oder vielleicht für einen jungen neuen Charakter, der auftaucht, vielleicht ein bisschen so mentorenmäßig was machen kann. Ja, auch immer die Frage, wie lange Bobby Lashley jetzt ausfällt. Definitiv. Das ist wahrscheinlich die relevante Frage für Shelton Benjamin, also auch für das Hurt Syndicate. Genau, aber auch was du jetzt gerade gesagt hast, ist es halt einfach schön, dass er halt dann auch, selbst wenn er jetzt alleine unterwegs ist, nicht einfach nur irgendwie Kanonenfutter für andere Mitkader wird, sondern dass er halt trotzdem in einem Dynamite-Opener ein fast 20-Minuten-Match bekommt, wo er zeigen kann, was er kann. Ich glaube, da ist er selbst sehr viel glücklicher drüber als irgendwelche 3,5 Minuten Matches bei Main Event bei WWE irgendwie worken zu müssen. Ja, eben, wir wissen ja, der Opener ist immer die zweitwichtigste Position auf der Karte. Definitiv. Wir bleiben gedanklich jetzt erstmal bei den benannten Death Riders und springen jetzt wieder mal in der Dynamite-Ausgabe, jetzt nämlich zum vierten Match des Abends. Da ist nämlich die eben besagte Marina Shafir gegen Timeless Toni Storm erneut angetreten. Da so ein bisschen die Geschichte zu, dass wir ja bekanntlich auch schon bei World's End das Multi-Person-Match hatten, wo wir ja schon Conglomeration gegen die Death Riders hatten. Das hat sich jetzt auch in der letzten Woche nochmal so ein bisschen durchgezogen, dass wir halt auch wieder ein ich glaube, Multi-Person-Match hatten. Ich glaube, diesmal waren es aber nur 6 und nicht 8, wo wir halt erneut Death Riders Conglomeration. Diese Woche hatten wir jetzt ein Singles-Match von den beiden genannten Damen, das Toni Storm durch Disqualifikation gewinnen konnte, weil halt dann Wheeler Yuta einen möglicherweise entscheidenden Pinfall dann unterbrochen hat. Auch danach gab es dann wieder einen kleinen Beatdown, wo dann halt erst natürlich Storm nochmal angegriffen wurde, dann auch Mina Shirakawa. Dann kam halt noch Luther dazu. Schließlich könnten dann aber Orange Cassidy und Roderick Strong den Save machen. Auch das wieder alles sehr chaotisch. Auch da ist jetzt bei mir aber auch so ein bisschen die Frage, wohin man damit jetzt wirklich gehen will, weil wir jetzt gerade Woche für Woche irgendwie ein Match zwischen diesen beiden Fraktionen haben. Und also, ich weiß nicht, was man da jetzt noch groß weiter erzählen will. Und mittlerweile muss ich auch sagen, dass, also ich würde jetzt nicht sagen, ich finde es langweilig, aber ich habe mich so ein bisschen an der Konstellation satt gesehen. Ja, vielleicht auch, weil vorher schon immer was zwischen den Fraktionen ging. Ja, es ist jetzt die Frage, ne? Also wir haben einmal die Auseinandersetzung Toni gegen Marina. Dann haben wir allerdings auch hier die Auseinandersetzung gehabt Willow gegen Marina. Wir haben die dadurch eben zweimal diese Konstellation Marina und ihr Mann sich gegenüberstehen, weil auf verschiedenen Seiten im Ring gehabt. Ist die Frage, ne? Also wo will man da hin? Irgendwie scheint aber so bei dieser Geschichte jetzt, weil Mox ja irgendwie so ziemlich sein eigenes Ding macht, er war ja bei der Geschichte auch gar nicht mit am Ring. Das muss man auch dazu sagen, ne? Weil sonst ist er ja auch immer mit dabei gewesen. Ja, irgendwie, dass man, dass doch Marina im Moment in den Fäden oder Segmenten der restlichen Death Riders außerhalb von Moxley doch eine ziemlich zentrale Rolle spielt. Ja, Das auf also jeden Fall. wird sie im Moment der Dreh- und Angelpunkt sein. Und ich sag mal so, wenn es zum Bruch mit Moxley kommt, warum sollte denn sonst Stable nicht auch mal von einer Frau angeführt werden? Möglich ist es auf jeden Fall. Wäre auch nicht ganz unspannend, auch wenn natürlich Marina Shafir jetzt nicht gerade die Person ist, die wahrscheinlich so stark am Mic ist, um dann wahrscheinlich der Anführer von einem Stable zu sein. Aber da ist halt dann auch für mich einfach die Frage, wir hatten jetzt schon das Pay-Per-View-Match zwischen den beiden Gruppierungen. Das zieht sich jetzt schon bei Dynamite weiter. Also entweder lässt du das jetzt ausplätschern in den nächsten Wochen, oder du ziehst das halt wirklich so weit, bis du halt dann wieder irgendwann Richtung, wie heißen gerade nochmal die Matches, wo zwei Fraktionen gegeneinander antreten, was immer sehr brutal und blutig Naja, ist. Anarchy in the Arena oder sowas Blood and bringen Guts hat kannst. es ja jetzt schon. Genau. Oder du Ja. wartest halt wirklich, bis irgendwann Revolution kommst und machst halt dann nochmal irgendeine besondere Stipulation, um das gegeneinander zu setzen. Aber auch das wäre mir einfach viel zu lang, wenn du es jetzt wirklich noch 2 Monate ziehst. Also da, ja, ich bin mal gespannt, wie man jetzt damit weitermacht. Aber jetzt ein DQ-Finish ist jetzt auch nicht gerade prädestiniert dafür, als dass das das letzte Match in dieser Story war. Deswegen, da werden wir mit Sicherheit in den nächsten 1 bis 2 Wochen weitere Aufeinandertreffen zwischen den Fraktionen bekommen. Ja, definitiv. Was ich mal wieder gerne sehen möchte, jetzt völlig unabhängig von den Fraktionen, wäre natürlich mal wieder eine Stadium Stampede. Das Blöde ist nur, dass in Jacksonville der Daily's Place und das Footballstadion abgerissen und massiv umgebaut werden. Nicht? Auch die Jaguars, das Footballteam von den Cards in der NFL, die werden jetzt, glaube ich, für die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall nach Orlando ausweichen mit ihren Spielen. Also da wird wirklich massiv was gemacht. Die Stipulation wird wahrscheinlich dann wegfallen. Ja, und dann bleibt ja fast nur noch Anarchy in der Arena. Aber was ist der Unterschied zwischen Anarchy in the Arena und einem simplen False Count Anywhere oder No Holds Barred Match oder was auch immer? Also es ist eigentlich, glaube ich, nur eine besondere Bezeichnung, dass du halt weißt, Ja. okay, hier wird eine Menge passieren, aber Mhm. im Und Grunde genommen ist es das die Gleiche. Musik läuft weiter. Und die Musik läuft weiter. Unmittelbar nach dem Match, beziehungsweise auch nach dem kurzen Brawl, hatten wir noch ein Backstage-Segment, was auch die Death Riders betroffen hat. Da wurde nämlich dann Pac interviewt, der dann selbstverständlich auch auf Darby Allin angesprochen wurde. Peck hat aber gesagt, dass er eigentlich wenig Interesse hat, gegen Darby Allin anzutreten. Die hatten bereits schon 2 Mal das Vergnügen miteinander. Peck hat beide Matches gewonnen. Daraufhin kam aber Darby Allin. Die hatten einen kurzen Brawl, beziehungsweise Darby Allin hatte eher einen kurzen Beatdown, hat ihm dann gedroht, seinen Knöchel zu brechen. Peck hat daraufhin das Aufeinandertreffen, beziehungsweise die Herausforderung akzeptiert. Auch da gab es bei Collision schon eine kurze Vorgeschichte, wenn man das so sagen kann. Da hatte nämlich Darby Allin nochmal gegen Wheeler Yuta gewonnen. Darby Allin möchte jetzt praktisch mit den Death Riders in der Form abhaken, dass er dann wirklich gegen jeden der Gruppierungen dann auf jeden Fall einen Sieg vorweisen kann. Wann dieses Match stattfinden wird, wurde aber noch nicht kommuniziert. Es ist bislang nicht für Dynamite in der kommenden Woche angekündigt, selbstverständlich auch nicht für Collision. Da wird sich also zeigen, wann wir das Match bekommen. Ich gehe aber mal relativ stark davon aus, dass dann Darby Allin da auch seinen Sieg feiern wird gegen Pack. Ja, wäre jetzt die Frage, wie weit man die Geschichte zwischen den beiden treiben will, weil Gabe Kidd ja jetzt wieder nach Japan dann wohl zurückgekehrt ist. Zumindest war er auf der Kingdom Card. Muss man Darby was anderes zu tun geben? Und ich sag mal, so eine Fehde mit Pack ist ja auch durchaus interessant. Also der kann auch was. Und wäre jetzt vielleicht nicht so die Brutalo-Maschine in dem Ding sind wie Gabe Kidd, dass es auf jeden Fall blutig wird, sondern bringt so eine andere Facette mit rein. Und da kann man, wäre es spannend zu sehen, wie sich Darby dagegen beweist. Und dem Darby ist eines der Zugpferde der Promotion. Der sollte eigentlich immer auf der Card sein, auch wenn man mit seinem Stil vielleicht hier und da so ein bisschen sagt, naja, haben wir jetzt auch genug von gesehen. Aber er scheint ja noch am meisten Karten und Merch zu verkaufen. Also, das ist ja immer das Entscheidende. Definitiv. Dann können wir aber wieder einen kurzen Zeitsprung zurückmachen in der Dynamite-Ausgabe, beziehungsweise da können wir wirklich mal noch in die Dynamite-Ausgabe New Year Smash dann reingehen. Der Main Event davon war nämlich wahrscheinlich mit Abstand das Relevanteste aus dieser Weekly, nämlich das TBS-Title-Match, was ja schon bei World's End dann angekündigt wurde. Mercedes Moné gegen Willow Nightingale. Und da hatten wir dann sogar tatsächlich den Titelwechsel. Mercedes Moné verliert einen weiteren ihrer endlosen Sammlung an Gürteln. Willow Nightingale ist erneut TBS-Championess. Und das hat sich dann selbstverständlich jetzt auch in die Dynamite-Ausgabe von Mittwoch dann durchgezogen. Da hatten wir nämlich eine kurze Title Celebration, wo dann Willow Nightingale mit ihrer Tag-Team-Partnerin Harley Cameron rausgekommen ist. Da war aber auch Chris Statlander noch dabei. Es gab einen Kuchen im Ring und Willow Nightingale, wie es ein guter Babyface dann natürlich auch macht, hat dann sogar noch Mercedes Moné rausgerufen, hat versucht, sie noch overzubringen und gelobt, was sie alles im Jahr 2025 erreicht hat. Mercedes Moné wirkte aber ein wenig labil, wenn man das so sagen kann. Hat noch nicht ganz verkraftet, dass sie den Titel verloren hat. Hat dann noch praktisch noch einen Kuchen ins Gesicht bekommen. Die Faces hatten danach weiterhin noch eine gute Zeit. Und da zeichnet sich dann wahrscheinlich jetzt auch gerade gut ab, in welche Richtung es dann mit Mercedes Moné gehen wird, nämlich dass sie da jetzt wahrscheinlich erstmal sehr dran zu knabbern haben wird, dass sie den Titel verloren hat und das wahrscheinlich dann auch ihr Gimmick so ein bisschen definieren wird in den kommenden Wochen zumindest. Ich muss aber trotzdem sagen, und das ist einfach wahrscheinlich nur eine ja, persönliche, ich weiß nicht, ob Präferenz das richtige Wort ist, aber ich. Also jedes Mal, wenn ein Kuchen in einem Segment involviert ist und der nicht gegessen wird, sondern im Gesicht von jemandem landet, finde ich es eigentlich immer furchtbar, weil es einfach eine wahnsinnige Lebensmittelverschwendung ist. Und ich weiß nicht, also Kuchen im Gesicht, ich verstehe, dass das ein Comedy-Segment in einem Zeichentrickfilm ist, in der realen Welt. Ich finde es einfach immer so ein bisschen albern. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich überlasse dir jetzt auch erstmal das Wort, wie du auch den Titelwechsel empfunden hast, aber die Celebration fand ich jetzt ein wenig anstrengend zu gucken, wenn ich ehrlich bin. Naja, also wann ist irgendwo in irgendeiner Wrestling-Show ein Kuchen, der aufgebaut war, dann hinterher auch einfach nur gegessen worden? Noch nie. So, wir wissen ja nicht, was das nun für ein Backwerk da war, ob das jetzt wirklich ein hundertprozentig genießbarer Kuchen war, also mit allen Inkredenzien, die da reingehören, oder einfach nur so, dass das mehr Show als Inhalt war. Einfach nur halt so ein Ding, was man dann Mercedes ins Gesicht drücken kann. Also da, das wäre. Sehe ich jetzt nicht so schlimm als Lebensmittelverschwendung. Was ich aber bei der ganzen Sache nicht unter den Tisch fallen lassen würde, ist die Geschichte, dass Mercedes und Chris sich jetzt wieder vertragen haben. Denn letzte Woche, also beim New Year's Smash Dynamite, nach dem Titelwechsel kam ja AEW Women's World Champion Chris Statlander heraus. Es gab das große Staredown der beiden Championessen im Ring und dann sind sie sich in die Arme gefallen und all die alten Animositäten waren dann wieder vorbei. Und jetzt ist irgendwie gefühlt Chris der World Champion, das Beiwerk von Willow, dem TBS Champion. Weil irgendwie Chris als World Champion, ist nicht, überhaupt nicht mein Ding. Ja, gerade ist erstmal so ein bisschen gute Laune, Friede, Freude, Eierkuchen angesagt. Also ja, Willow als natürliches Babyface. Chris Statlander findet in der Ausgabe nur statt, dass sie halt, wie du gerade gesagt hast, einfach so ein bisschen mit dabei war, was jetzt vielleicht auch nicht zwingend notwendig gewesen wäre. Aber ansonsten zumindest jetzt in der Woche keine weitere Relevanz bekommen hat. Ich verstehe auf jeden Fall, dass man jetzt Mercedes Moné mal den Titel abgenommen hat. Ich würde auch sagen, sie hat jetzt wahrscheinlich dann so ein bisschen ihre, ja, wie eben schon gesagt, ihre labile Zeit, wo sie jetzt wahrscheinlich ein paar Ausraster hat, dadurch wahrscheinlich auch noch ein paar Niederlagen einstecken wird. Dann Also werden sie wahrscheinlich im Verlauf des Jahres irgendwie als Babyface Babyface zurückbekommen, vielleicht dann auch relativ dominant, dass wir sie auch noch im Jahr 2026 als World Championess sehen. Also da verstehe ich zu 100%, dass man jetzt den Weg mit ihr erstmal geht. Bekannterweise tun sich aber auch Babyfaces gerade auch als Champion, beziehungsweise in dem Fall Championess, auch gerne mal ein bisschen schwer, weil es bei denen ja meistens dann irgendwie spannender zu sehen ist, wie sie den Titel gewinnen. Das Titel halten fällt dann meistens relativ, ja, so lala aus. Jetzt haben wir halt beide Singles-Title bei entsprechenden Charakteren. Du hast gerade schon gesagt, Chris Statlander, kein großer Fan, hatte ich auch schon mit David jetzt vor 10, 12 Tagen, als wir die letzte Ausgabe hatten, ja auch schon drüber gesprochen. Ja, also wir haben jetzt seit wenigen Tagen zwei neue Champions bei den Frauen und ja, ehrlicherweise wäre ich auch mal wieder für einen Titelwechsel bereit, wenn ich das so sagen kann. Ja, Mai. Also ich hätte die Geschichte um die TBS Championship anders erzählt. Also Mercedes hatte ja vor noch gar nicht so langer Zeit dann die ROH Women's TV Championship an Red Velvet gedroppt, ne, bei ROH, hier bei Final Battle. Dann hat sie in der Zwischenzeit den British Heavyweight Title in England an Alex Windsor verloren. Und ich hätte jetzt so gedacht, dass so nach und nach diese ganzen Gürtel, die sie hat, sie die nach und nach wieder verliert, so eine Losing Streak aufbaut. Aber diese TBS Championship, die, mit der alles angefangen hat, die hat sie immer noch. Das ist ihr Most Prestigious Title, oder um mal mit Gollum zu sprechen, ihr Schatz. Nee, aber die hat sie jetzt so mittendrin verloren. Ne, das hätte ich jetzt so gedacht, dass das wäre dann, dass man wirklich so über diese ganzen Titelverluste dann das so nach und nach hätte erzählen können, wie ihr Frustlevel immer mehr steigt, wie sie immer verzweifelter wird und so weiter. Aber sie hat immer noch ihr wichtigstes Baby, hat sie noch bei sich. Und dann irgendwann, wenn sie gar nichts mehr hat, kommt Willow vorbei und nimmt ihr das Ding. Und dann fällt sie total ins Loch. Und ihr, ja, das wäre, glaube ich, besser zu der bessere Story-Arc gewesen. Ist aber ein guter Punkt. Würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Gut, jetzt werden sie es wahrscheinlich halt andersrum auslegen, dass sie halt jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, so ein bisschen ihren Verstand verliert und dann deswegen nach und nach auch in den Indies die anderen Titel abgeben wird. Ja, und für Willow, ich meine, es ist am Ende halt auch nur der TBS-Titel. Also den kann sie jetzt auch erstmal halten, erstmal schauen, was dann passiert. Die haben jetzt ja auch schon als Ankündigung für, ich glaube, es ist Dynamite in der nächsten Woche, dann ja schon das Match bekommen, dass wir jetzt das Triangle of Madness dann gegen Harley Cameron, Willow Nightingale und Chris Statlander haben. Also da ist halt dann die Frage, auf welchen Titel dann wahrscheinlich Tekla als nächstes gehen wird. Auch da gab es halt noch kurzen Einspieler zum Triangle of Madness, aber ich glaube, das ist jetzt kaum der Rede wert. Das heißt, da können wir zumindest dann wahrscheinlich ab nächste Woche so ein bisschen in die Richtung schauen, wohin es dann gehen wird. Ja, und ich glaube, da hatte ich mit David letzte Woche drüber gesprochen. Also Tekla als Titelträgerin von einem der beiden Titel würde ich auf jeden Fall, glaube ich, grüßen. Nur, dass es halt jetzt bei beiden Titeln relativ zeitnah jetzt wieder der nächste Wechsel wäre. Da würde ich jetzt aber mal für nächste Woche die Vermutung aufstellen, dass halt dann die Heels in dem Fall gewinnen werden. Tekla wird dann wahrscheinlich eine von den beiden Championesses dann pinnen, sodass wir halt da den Aufbau für ein Titelmatch irgendwann in den nächsten Wochen bekommen werden. Auch wenn ich ehrlicherweise und realistischerweise nicht davon ausgehen würde, dass der Titel jetzt schon in den nächsten paar Wochen wieder wechseln wird. Hört sich logisch an. Ich würde aber sagen, Tekla eher, wenn dann auf die TBS Championship zu gehen, weil ich glaube, sie ist zwar urscharismatisch, aber sie jetzt gleich ganz an die Spitze zu drücken, ich weiß nicht, ob sie dann hinterher genau dasselbe Problem hat wie jetzt Chris. Na, also man sollte sie, weil sie ja auch noch verhältnismäßig wenig Einzelmatches hatte und jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Fäden hatte, dass man sie vielleicht erstmal weiter aufbaut, beim Publikum bekannter macht, wenn ich es mal so ausdrücken darf, und ihr dann so die klassische Leiter Midcard-Titel und dann irgendwann Main Event-Titel angedeihen lässt. Aber dass sie Ja, ist wahrscheinlich ein guter für Punkt. beides Potenzial hat, ist klar. Kurze Anmerkung zu ihr: Sie war auch bei Wrestle Kingdom, hat da die War Dogs zum Ring begleitet. Ah, okay, das habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen. Habe auch generell von Wrestle Kingdom nicht so wahnsinnig viel mitbekommen, abgesehen natürlich von dem letzten Match von Tanahashi, der ja sogar auch bei der Dynamite-Ausgabe kurz erwähnt wurde, beziehungsweise wir ja da ein paar Bilder auch noch von Wrestle Kingdom dann auch gesehen haben. Gut, dann haben wir jetzt noch, glaube ich, zwei relevante Sachen auf der Dynamite-Card. Das war dann einmal, und jetzt gehen wir mal Richtung World Title der Männer, nämlich das Match zwischen Bandido und Sammy Guevara. Das hat selbstverständlich an der Stelle Bandido gewonnen. Der hat ja noch sein Titelmatch gegen MJF in der kommenden Woche. Da sei vielleicht noch zugesagt, also das Match ging, glaube ich, 11 Minuten. Das war ein solides, gutes Match, lässt sich wahrscheinlich relativ wenig gegen sagen. Interessanterweise war halt Sammy Guevara wirklich den Fans so unfassbar egal. Und dafür, dass man Sammy Guevara in den letzten Jahren dann doch hin und wieder ja eine relativ große Zukunft dann ja auch irgendwie ausgesprochen hat, zumindest viele Fans, boah, war der kalt. Also ich glaube, das hat wirklich niemanden interessiert, dass er in diesem Match gestanden hat. Und auch als seine Ja, Musik anging, boah, da war aber wirklich Totenstille. mal ganz ehrlich, das Problem für ihn heißt La Facción Ingobernable, da passt er so gar nicht rein. Es, ja, gefühlt passt Sammy Guevara gar nicht mehr irgendwo rein in den letzten zwei, Ja, drei Jahren. eben, ne? Also ich glaube, Sammy es wäre für ihn ganz gut, wenn er mal ein Gimmick-Makeover bekäme. Mal was grundsätzlich anderes, weil dieser Latino Pretty Boy, der ist, glaube ich, auserzählt, egal ob nur als Face oder Heel. Er hat beides gemacht. Seine Regentschaften als TNT Champion waren okay, aber nee. Also da ist er jetzt nur ein Stable-Mitglied von vielen und man sieht ja, was passiert, wenn er dann in den Shows nicht auftaucht, weil er bei ROH rumturnt. Die Leute vergessen ihn. Nichts anderes Definitiv. war das. Definitiv, das auf jeden Fall. Also die Aktie ist auf jeden Fall weiterhin noch am Sinken und das, obwohl sie eh schon relativ weit unten ist. Dann hatten wir aber anschließend an das Match noch ein kleines Segment. MJF war ja auch angekündigt, dass er zumindest eine Promo hält. Der kam dann heraus, in dem Fall aber sogar nicht alleine. Sondern mit Jonathan Cruz, der dann da sein Übersetzer war. MJF hat dann halt in seiner gewohnten Manier halt dann erstmal natürlich auch über die Fans vor Ort hergezogen, hat sich dann selbst als Lucha Libre-Legende bezeichnet und das halt auch, dass er ein größerer Lucha Libre-Wrestler ist als beispielsweise Bandido. Das wurde dann sogar auch noch übersetzt. Das hat sich dann alles ein bisschen sehr gezogen, meiner Meinung nach. Bandido hat dann eigentlich nur entgegnet, dass er auch Englisch kann, hat ihn dann, also Bandido hat dann MJF als Son of a Bitch bezeichnet. Ja, MJF will zuschlagen, trifft dann aber erst Jonathan Cruz, gibt noch einen Low Blow, wollte sich dann erst wieder den Ring schnappen. Bandido kann dann aber beiden 21-Plex ins Ziel bringen und klaut sich dann wieder seinen Ring zurück. Ja, also ich weiß, das ist nur ein Aufbau für eine Dynamite-Ausgabe jetzt in der kommenden Woche. Aber, also ich als ausgesprochener MJF-Fan, der sich eigentlich auf jede Promo freut, boah, war das unkreativ, hat sich das gezogen und war mir auch wirklich 3 Minuten danach wieder egal. Also, das war wirklich nicht viel. Ich weiß nicht, ob du es genauso kritisch siehst wie ich, aber ja, war halt da, ne? Ja, ne, so da Promo. Ja, leidlich interessant war halt, MJF klaut dann Bandido den Diamond Dozen Ring, weil er es ja nicht haben kann, dass jemand anders diesen Ring trägt, obwohl nun mal Bandido das Turnier gewonnen hat. weil MJF ja nicht dran teilgenommen hat. Der hat ja seine Triple B wieder, hat auch wieder das seine MJF-Version des Gürtels dabei. Alles gut. Ja, dann wollte, hat der Herr Cruz Bandido präsentiert. MJF wollte mit dem Ring zuhauen. Bandido duckt sich weg. Cruz geht K.O. Dann gibt es einen Tieftritt von Bandido und der holt sich seinen Ring zurück. Und dann gibt es noch den Finisher gegen Cruz und MJF. Und so soll dann leidlich, ich sag mal, Spannung aufgebaut werden, weil ja Bandido in Bälde dann gegen MJF um den AEW World Title antreten wird. Obwohl wir ja alle wissen, dass es zwar ein wahnsinnig gutes Match wird, aber am Ende jeder seinen World Title behält und Bandido nicht Doppel-Champion wird. Ja, das auf jeden Fall. Also grundsätzlich, das Timing ist vielleicht gerade ein bisschen unglücklich, weil auch da können wir jetzt ja gerade noch reinbringen, was da vor der Woche passiert ist, nämlich als MJF dann ja eigentlich feiern wollte, dass er jetzt den World Title, seinen Triple B wieder hatte, wurde dann und natürlich auch seinen neuen Gürtel präsentiert hat, kam dann ein Einspieler von Kenny Omega, wodurch dann auch relativ klar wurde, dass wir die beiden als nächste größere Fehde haben, was natürlich für ein Bandido dann ein wenig unglücklich ist, weil auch so ist schon niemand davon ausgegangen, dass er diesen Titel jetzt gewinnen wird in der Dynamite-Ausgabe. Dadurch ist jetzt natürlich aber auch wirklich alles rausgenommen. Wir werden wahrscheinlich jetzt alle in den nächsten Wochen dann hoffentlich darauf freuen, dass wir MJF gegen Kenny Omega auch tatsächlich bekommen. Und Bandido wird dann absoluter Übergangsgegner sein. Ich tue mich da aber trotzdem halt so ein bisschen mit dem Timing schwer, weil es halt schwer ist, wenn du mit Bandido ja wirklich jemanden hast, der sich auch sein Titelmatch in einem Match ja auch verdient hat. Also es ist jetzt ja nicht einfach nur irgendwie angekündigt worden, sondern das stand jetzt ja auch durch den Gewinn des Diamond Rings dann ja auch schon fest. Und trotzdem haben wir jetzt mit Kenny Omega einen Gegner, der ja so offensichtlich ja auch ein Titelmatch in den nächsten Wochen bekommen wird. Und da weiß ich nicht, also aus Sicht von einem Bandido wäre es wahrscheinlich schöner gewesen, hätte man sich das mit Kenny Omega aufgespart für eine Woche oder jetzt noch zwei. Dann hätte er trotzdem verloren, aber man hätte wenigstens noch so ein bisschen das darstellen können, als wenn das ein relevantes, spannendes Match ist. Und ja, also ich freue mich auf MJF gegen Kenny Omega, aber MJF gegen Bandido jetzt am Mittwoch bei Dynamite ist, das wird ein gutes Match, aber wir werden es auch eine Woche später wieder vergessen haben. Ja, eben, weil man ja schon weiß, was danach dann auf MJF wartet, wie du schon sagst. Und das Problem bei Bandido ist, er ist ein super Wrestler. Auch das Tag Team mit Brody King zusammen, Brodido 1A, super Tag Team Champions. Aber er hält halt immer noch den verdammten ROH World Title. Und das ist für mich immer so das Argument, dass da nicht wirklich was draus werden kann, solange er auf zwei Hochzeiten tanzt. Na? Solange er sich jetzt nicht quasi von ROH komplett löst und primär zu AEW wechselt, dann könnte man, hätte man ihn auch mehr zur Verfügung, könnte auch sagen, hier, jetzt gibt es eine große, wirkliche Storyline um den Titel, wo man dann vielleicht auch das glaubhafter entwickeln könnte, dass er vielleicht auch das Potenzial hat, einen MJF, um das große AEW-Gold zu besiegen, aber nicht so zwischen Tür und Angel. Na, ist im Prinzip genau dasselbe wie mit Athena. Ja, weil die hat bei ROH alles besiegt und hängt seit fast 3,5 Jahren mit der ROH Women's World Championship zusammen und das ist der einzige Grund, warum sie überhaupt noch bei ROH ist und nicht endlich zu AEW kommt, weil sie wäre zum Beispiel so eine interessante Herausforderin, die du dann durch ihre Legacy, die sie sich da erworben hat, vielleicht auch gleich auf dem AEW Women's World Title schicken könntest. Auf eine Chris Statlander. Ja, ist definitiv ein guter Punkt. Also ich meine, Ring of Honor hat jetzt manchen Leuten dann auch ganz gut getan. Beispielsweise in Athena ist ja schon aufgefallen, dadurch, dass jetzt diese extrem lange Regentschaft hat, aber ja, die Leute werden nur sehr unwahrscheinlich dann Titel von AEW und Ring of Honor gleichzeitig halten. Und das, ich meine, Bandido, auch so wäre er wahrscheinlich nicht Favorit gewesen, aber das macht es natürlich auch nochmal unwahrscheinlicher, dass er das Match gewinnt. Kommen wir dann noch zum Main Event der Dynamite-Ausgabe. Das war ein Lights-Out-Tag-Team-Match zwischen Hangman Adam Page und Swerve Strickland gegen die Ops in Form von Powerhouse Hobbs und Hook. Das haben wir ja praktisch offiziell bekommen in der Woche davor, also in der ersten Dynamite-Ausgabe des Jahres. Und da habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan, ehrlicherweise. Also erstmal, Lights-Out-Matches haben wir nicht oft. Die würde ich auch eigentlich ehrlicherweise so aufheben für besondere Anlässe, dass wir jetzt mit Hangman und Swerve zwei Topstars der Company haben gegen Midcard-Tech-Team, also Hook und Hobbs, finde ich ein bisschen verschenkt, wenn ich ehrlich bin. Das Match war jetzt auch, ich meine, es war halt ein AEW-Hardcore-Match, aber das war jetzt auch nichts Besonderes. Dafür, dass eh klar war, dass die Faces an der Stelle gewinnen. Ich weiß nicht, ob ich es gerade zu kritisch sehe, aber weiß ich nicht, irgendwie, mir hat es ehrlicherweise, vor allem Hinblick auf die Stipulation, hat es mir wirklich gar nichts gegeben. Und das Ende war davon jetzt ja auch nicht sonderlich spektakulär. Also es gab noch ein paar Eingriffe, es gab ein paar Waffen, es gab alles Mögliche. Am Ende dann hat Hook getappt, als er halt dann mit der Stahlkette um den Hals übers Ringseil geworfen wurde, was natürlich auch immer ein krasser Move ist. Aber das hätte auch genauso gut ohne Stipulation einfach ein stinknormales Tag-Team-Match sein können und dann wäre es für mich nicht mal ein Main-Event gewesen. Also, ja, wie im Opener dieses Podcasts schon gesagt, das war jetzt ein Lights-Out-Match, aber die Lichter hätten jetzt auch nicht zwingend wieder angehen müssen. Ich hätte es jetzt nicht wirklich gebraucht. Ja, also was mich an der Geschichte ein bisschen stört, ist, wir haben den Main-Event bei World's End gesehen. MJF hat sich seine Triple B zurückgeholt. Und die drei Verlierer des Matches interessieren sich danach so gar nicht mehr für den Titel, ne, sondern kabbeln sich lieber untereinander. Wenn, also zum Beispiel ein Samoa Joe, der konzentriert sich jetzt auf Hangman und Swerve, aber er als ehemaliger Champion hätte noch von den drei Verlierern vom Pay-Per-View noch die legitimsten Gründe zu sagen, ich jag MJF, ich hole mir mein Gold zurück. Na, bei den anderen beiden wäre eine Argumentation, ja, ihr habt eure Chance gehabt, ihr habt sie nicht genutzt, da hinten ist das Ende der Line, wie man so schön sagt, kämpft euch mal die Rangliste, die virtuelle wieder hoch und dann sehen wir weiter. Aber dass ihr die jetzt so komplett ihr eigenes Ding machen und der World Title da gar keine Rolle mehr spielt, da bricht dir ein großer Teil der Main Event Szene plötzlich weg. Und die Main Event Szene lebt ja nun mal vom World Title. Ja, definitiv. Ist auch ein guter Punkt, dass das auch die Richtung, die jetzt die Ops praktisch eingeschlagen haben, auch wenig sinnvoll erscheint und auch da, also ich meine, ich verstehe natürlich die Wut von beispielsweise Hangman immer noch auf Hook beispielsweise, der ihn ja dann auch seinen Titel ja gekostet hat, aber auch da ist es für mich ein ähnlicher Punkt wie Death Riders gegen Conglomeration, das reicht mir jetzt auch an der Stelle, dass man das irgendwie abschließen kann. Die Ops haben ja immer noch ihren Trios-Title, den können sie von mir jetzt noch in irgendeiner Form verteidigen, MJF hat jetzt auch erstmal seine nächsten Gegner und dann können die halt auch alle irgendwie ihres Weges gehen, auch wenn ich mich natürlich frage, Swerve und Hangman beispielsweise, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt dauerhaft als Tag-Team auftreten, muss ja trotzdem schauen, dass du die beiden Topstars ja auch irgendwie wieder ins Programm eingebaut bekommst, dafür, dass ja gerade nicht ganz offensichtlich ist, wo es mit denen jetzt in den nächsten Wochen hingeht, weil wenn man das jetzt beispielsweise beendet, dann ist jetzt nicht ganz klar, was sie jetzt nächstes machen. Also für mich wäre am sinnvollsten, wenn du die jetzt schon sich untereinander bekriegen lässt, dass das auf bei irgendeiner Special Dynamite bis Anfang Mitte März hin irgendwann ein Three-Way Joe, Swerve, Hangman um einen Title-Shot bei Revolution gegen MJF machst. das wäre dann Legitimation, dass die sich jetzt noch untereinander bekriegen. Aber dann sollte es auch wirklich aus sein. Na, weil dann hast du einen gut aufgebauten Herausforderer wieder. Und die anderen beiden haben dann aber so gar keine Legitimation, dann zu sagen, ja, aber ich hätte auch gerne einen Title-Shot. Ja, würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Bei mir ist halt dann nur so ein bisschen der Punkt, dass wir halt jetzt so lange Joe, Swerve und Hangman im World-Title geschehen hatten. Also es war ja praktisch gefühlt, jetzt abgesehen von der Death Riders Mox-Geschichte um den World-Title, ja die drei tragenden Personen um den World-Title der letzten knapp 2 Jahre, die sich so viel bekriegt haben. Mir würde es halt dann auch tatsächlich reichen, selbst wenn wir das so machen und einer von denen wird noch der Number One Contender für beispielsweise Revolution, dann aber auch wirklich in irgendeiner Form abhaken, aber halt dann ist halt auch die Frage, ja, wie eben gesagt, was machst du mit denen dann als nächstes, weil das alles World-Title-Contender sind, aber ich möchte sie erstmal nicht am World-Title haben. Ja, es ist halt alles ein bisschen schwierig. Also aus meiner Sicht muss AEW so ein bisschen gucken, dass es sich nicht in manchen Situation so ein bisschen festfährt, wie halt beispielsweise die 2000er der WWE, wo wir gefühlt nur abwechselnd irgendwelche Titelmatches von John Cena, Triple H, Randy Orton und so weiter haben, die sich gefühlt 5 Jahre lang gegenseitig die Titel weggenommen haben, dass wir da trotzdem noch gucken, dass wir da irgendwie so ein bisschen frischen Wind weiterhin auch drin haben können und ja, die alle ihren sinnvollen Weg in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren halt beschreiten können. Also was ich dafür sinnvoller gehalten hätte, wäre gewesen, Joe hätte bei World's End seinen Titel behalten, weil die anderen drei sich so nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln gegönnt hätten. Ne? Und dadurch, weil sie alle zu egoistisch waren, Joe dann als lachender Vierter aus dem Ganzen rausgegangen wäre, als Champion auch ins neue Jahr gegangen wäre. Und dann wäre es legitim gewesen, dass du gesagt hättest, Swerve, Hangman und MJF, die können sich untereinander so überhaupt nicht ausstehen und machen sich dann Vorwürfe, Fehde und so weiter. Das hätte man, glaube ich, wesentlich glaubhafter und besser aufbauen können, als dass jetzt plötzlich Joe sauer ist, und mit The Obster zwischenschlägt, dann hätte man ihm weiter als Heel-Champion gehabt. Ich meine, er macht das ja auch wahnsinnig gut, wenn er mal den Titelgürtel hat. Ne? Also und dann hätte man ihm auch gerne Candy vorsetzen können, ihm auch gerne Bandido vorsetzen können. Und dann hätte er halt bei Revolution den Titel dann aus gegen den gedroppt, der aus diesem Trio Hangman, Swerve, MJF rausgegangen wäre. Das hätte ja dann auch immer noch MJF sein können. Nicht? Und dann hätte er halt ein Pay-Per-View später den Titel zurückgeholt und das Ganze hätte wesentlich fluffiger gewirkt. Ja, definitiv guter Punkt. Ich meine, auch da, ich glaube, das wird so ein bisschen das Motto dieses Podcasts jetzt heute sein. Da wird sich dann einfach zeigen, wie man die nächsten Wochen macht, weil wir viele Fragezeichen haben, viele Fragezeichen, wie es zum nächsten Pay-Per-View geht, wie man jetzt beispielsweise auch mit Ops und Swerve Hangman weitermacht, wie man mit MJF weitermacht, wie es mit Omega dann aussehen wird und so weiter und so fort. Ich würde das, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall unterschreiben, um hier halt dann wirklich auch ein Fazit ja zu ziehen, wie es jetzt, wie sinnvoll es ist, wie man jetzt damit weitermacht. Das ist, glaube ich, alles, was sich jetzt bis Revolution oder vielleicht auch erst nach Revolution ja auch wirklich erst entfalten wird. Damit sind wir aber praktisch mit Dynamite durch und damit auch mehr oder weniger mit den generell mit den Ausgaben, die wir jetzt dieses Jahr sehen konnten. Vielleicht ist noch höchstens jetzt erwähnenswert, dass bei Collision jetzt heute Nacht so gesehen, wenn ihr den Podcast direkt noch hört, noch Mark Briscoe gegen Hechicero bekommen um den TNT-Title. Ich würde dazu eigentlich nur kurz einen Satz sagen. Da zeigt sich auf jeden Fall wieder, dass wir zu viele Mid-Card-Titel haben, weil das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Ich glaube nicht, dass Hechicero den Titel gewinnen wird. Dafür wird wahrscheinlich Mark Briscoe den dann doch noch etwas länger halten. Aber ich glaube, ansonsten haben wir alles zu dieser Woche gesagt. Ich weiß nicht, ob du noch zu dem Match irgendwie tiefergehenden Gedanken hast. Da nicht als von mir gerade. Okay, sehr gut. Und damit können wir die vergangenen ein, zwei Wochen auch abschließen. Kommen wir noch wie gewohnt am Ende der Elite Hour noch zu ein paar Usern auf YouTube bzw. dem Board und damit auch noch ein paar Pin- oder Kickout-Fragen. Wir sind jetzt auch schon wieder, glaube ich, eine gute Stunde drin, deswegen können wir ja gleich mal schauen, wie weit wir kommen und wie viel wir noch über die einzelnen Fragen reden, ob wir noch davon manche bis in die nächste Woche aufheben. Starten wir aber erstmal mit einer Frage, die uns Pasi Hasi, der Vierte, auf YouTube gestellt hat. Nämlich die Unified Championship hätte nach All In langsam als eine Art zweiter World Title aufgebaut werden sollen, wie damals die WWE Championship und die World Heavyweight Championship, offensichtlich bei WWE. Pin oder Kickout, du darfst gern anfangen. Ja, es hat was für sich. Also erstmal als zweiter World Title Kickout, aber die Unified Championship hätte sich eindeutig als Haupt-Midcard-Titel etablieren können, sodass der TNT-Titel und die National Championship eindeutig dahinter angesiedelt sind. Aber, naja, die Frage erübrigt sich im Prinzip, die Unified Championship gibt's nicht mehr. Es sind wieder die Continental Championship und die International Championship, wieder zwei einzelne Gürtel, zwei unterschiedliche Träger dieser Gürtel. Ne? Und wir haben einfach mal anstatt früher drei Midcard-Titel jetzt wieder vier. Ich glaube, Toni, der lässt sich noch ein paar Titel einfallen, damit dann irgendwann das ganze Roster jeder seinen eigenen Gürtel hat. Ja, ich wäre bei der Frage, glaube ich, dann auch bei Pin. Also ich hatte ja auch wirklich das Gefühl, dass es in die Richtung gehen könnte, weil wir zumindest dann ja auch dann damals mit Okada und Omega ja auch wirklich eine Fehde darum dann hatten, beziehungsweise damals wurden die ja dann ja auch erst vereinigt, die ja auch problemlos um World Title sein könnte und wir ja auch vor allem in den letzten Jahren hin und wieder mal ein paar Midcard-Titelträger hatten, die ja auch wirklich Midcard waren. Deswegen hatte ich die Hoffnung, dass man da hingeht. Gut, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ist es jetzt natürlich erstmal Geschichte. Es hätte, glaube ich, aber auch der ganzen Roster-Einteilung gut getan, wenn wir halt dann wirklich so einen, ja, Uppercard-Titel daraus gemacht hätten. Also der so ein bisschen höher gestellt gewesen wäre. Ja, jetzt also, natürlich Pustekuchen. Jetzt haben wir halt viermal Midcard. Also was besser gewesen wäre, großer Fehler, man hätte das Turnier ja weiterhin so nennen können, Continental Classic, dass es wirklich nur um den Continental-Titel gegangen wäre. Warum hat man da nicht die ganze Unified Championship aufs Spiel gesetzt? Na? Und dann hättest du daraus für die nächsten Wochen, Monate auch mit der Geschichte, wer verlässt die Don Callis Family, eine richtig gigantisch geile, geniale Fehde um diesen Titel Okada gegen Takeshita machen können. Und dann hätten wir halt genau wieder die Storyline gehabt, die sich halt ja beispielsweise von den, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, von den Mark Briscoes und Ricochets abheben würde, weil das ja einfach dann unsere Main-Eventer praktisch schon hier sind. Naja, eben, ne? Also zwei, der jetzt, muss man sagen, ehemalige IWGP World Champion, weil die IWGP World Championship gibt es ja auch nicht mehr. Takeshita hat den Titel bei Wrestle Kingdom an Yota Tsuji verloren und der ist einen Tag später wieder mit der alten IWGP Heavyweight Championship rausgekommen. Also dieses komische Ding, was Takeshita zuletzt hatte, den Titel gibt es nicht mehr. Zumindest im Moment. Nee, also die beiden sind Main Event der Takeshita und Okada, wenn man sie denn da einsetzen würde. Und das ist doch genau das, um einen Titel hervorzuheben, ihm Legitimität zu verleihen, wenn du zwei solche Megastars um einen Titel fäden lässt, lange fäden lässt, dann nebenbei auch noch die Don Callis Family Geschichte mit erzählen kannst. Das bringt dem Titel auch was. Das ist dann deutlich was anderes als die Soda-Titelverteidigung um eine TNT Championship oder wahrscheinlich auch eine National Championship. Da muss man ja jetzt abwarten. Die gibt es ja nun auch noch nicht so lange. Wann gab es da mal um die TNT Championship das letzte Mal eine richtig gute, glaubhafte Fehde? Oder gab es da überhaupt schon mal eine? Ich kann mich da jetzt schwer dran erinnern. Nee, ich auch nicht wirklich. Oft ist es eher so eine Sache, dass dann, glaube ich, Tony Khan eine Idee für eine Storyline hat und dafür baut er einen ganzen Titel auf. Nur, dass die Storyline halt dann irgendwann rum ist und der Titel halt erstmal bleibt. Ja, Also, eben. und dann haben wir halt einen Titel, der wenig Storyline bekommt, aber halt dann trotzdem natürlich mehr oder weniger regelmäßig verteidigt werden muss. Gut, dann haben wir zumindest die Frage, glaube ich, ausreichend beantwortet. Gehen wir ins Board. Da hattest du ja auch schon sehr viel auch auf die Leute dann ja auch geantwortet. Da hatten wir dann einmal unseren Atticus Finch. Wenn ich gerade nicht ganz falsch liege, müsste das ja unser Gero sein. Liebe Grüße an der Stelle. Und ein paar Beiträge von Michir, der auch uns sogar ganze 10 Pin- oder Kick-Out-Fragen bzw. Aussagen gegeben hat. Die 10. davon würde ich gerade sofort erstmal reinnehmen. Darauf haben wir auch natürlich auch schon geantwortet. Das war nämlich David, also unser Widderp, weiß, was er tut. Ich glaube, da können wir alle mit einem schnellen Kickout drauf antworten. Grüße auch an der Stelle an David, der aber auch selbst mit einem Kickout drauf geantwortet hat. Und dann haben wir, glaube ich, noch 9 Pin- oder Kickout-Fragen, die ein wenig mehr ja, Diskussionspotenzial, glaube ich, bieten würden. Die erste davon ist. Nämlich weniger Singles-Title und ein Ranking-System würde AEW besser machen, um auch einfacher Matches bzw. Dream-Matches anzusetzen, weil ja jeder Sieg etwas zählt. Weil du jetzt eben angefangen hast, würde ich, glaube ich, jetzt gerade erstmal starten. Und ich tue mich da halt jetzt schwer, weil es ja praktisch zwei verschiedene Dinge in der einen Frage verbunden sind. Also weniger Singles-Title-Pin. Ich glaube, darüber haben wir jetzt gerade schon relativ lange geredet. Ranking-System wäre ich dann doch, glaube ich, eher Kick-Out, weil ich glaube, das Ranking-System, was wir in den letzten Jahren hatten, war, glaube ich, jetzt nicht so zwingend immer durchdacht und beziehungsweise auch ein bisschen unlogisch, wie halt Leute auf welche Rankings dann gekommen sind. Dream-Matches, glaube ich, sind generell immer relativ leicht anzusetzen. Ich finde es nach wie vor eigentlich ganz schön, wenn Leute dann so ein bisschen ihre Statistiken bei einem Einzug angezeigt bekommen haben, also dass sie irgendwie 50 Siege und 10 Niederlagen hatten und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz nett. Rankings brauche ich in der Form aber nicht. Und ich glaube, zu den weniger Singles-Title, das haben wir gerade schon ausführlich zugeredet. Wie siehst du es? Also in deiner Kick-Out- und Pin-Einschätzung stimme ich dir völlig zu. Zu viele Titel, definitiv. Ein bis zwei rausschmeißen. Nee? Und was das Ranking angeht, das ist jetzt schon zweimal gescheitert. Und ich glaube, selbst ein Tony Khan sieht dann irgendwann auch ein, dass er es jetzt nicht noch ein drittes Mal rauskramen braucht. Na, außer es ist von vorne bis hinten logisch durchdacht, nachvollziehbar für alle und nicht irgendwie nur, dass in der Bauchbinde beim Einzug der Wrestler irgendwie eine Zahl eingeblendet werden kann. Ja, unterschreibe ich so. Dann kommen wir zum nächsten Statement. AEW hat den Indies nicht gut getan. Pin oder Kickout? Du darfst anfangen. Das ist jetzt die Frage. Also, den Indies nicht gut getan. Also, ich glaube, WWE hat den Indies in manchen Bereichen, ich sage jetzt mal zum Beispiel damals mit NXT UK in der britischen Szene, wesentlich mehr geschadet, als es AEW tut, weil. Zumal AEW-Wrestler, auch wenn sie bei AEW unter Vertrag stehen, ja, glaube ich, korrigiere mich, da immer noch in den Indies Bookings annehmen können, wenn es mit ihren AEW-Planungen zusammenpasst. Und das wird es bei WWE ja nicht geben. Also ich würde hier mit Kickout antworten. Okay, ich glaube, ich wäre sogar eher bei Pin. Ich würde zwar auch voll und ganz unterschreiben, was du gerade gesagt hast, dass es wahrscheinlich WWE beispielsweise der britischen Szene mehr geschadet hat mit UK, also NXT UK. Und wir auch schon vor 10 Jahren, als dann ja auch WWE ja wirklich die Indies abgegrast hat und dann ja praktisch alle Indie-Stars und TNA, beziehungsweise glaube ich damals dann Impact Stars, bei WWE auf einmal dann gelandet sind. Ich finde aber trotzdem relativ deutlich, wie wenig nennenswerte Indie-Wrestler es im Vergleich noch zu vor ein paar Jahren gibt, weil mittlerweile ja wirklich jeder, der in den Indies einigermaßen talentiert unterwegs ist, entweder mittlerweile ja bei AEW oder natürlich auch bei WWE gelandet ist. Und ja, ist, also wenn wir WWE als Nummer 1 sehen, AEW als Nummer 2 und dann TNA dann wahrscheinlich als klare Nummer 3, dahinter kommt ja meilenweit wahrscheinlich nichts mehr. Und gefühlt alles, was noch in den Indies rumläuft, sind entweder sehr junge Talente, Leute, die halt dann irgendwie vor kurzem erst bei AEW oder WWE dann gegangen sind oder gegangen wurden. Oder halt irgendwelche ganz abgehalfterten Leute, die halt mit Mitte 40 irgendwie noch versuchen, irgendwie ein bisschen Geld aufs Konto zu bekommen. Also ich glaube, die Indies sind bei weitem nicht mehr das, was sie mal vor 10 bis 15 Jahren waren. Und ich glaube, da hat auch AEW einen gewissen Anteil dran. Ja, das als Anteil des Marktes haben sie das definitiv nur so kolossal geschadet. Das würde ich jetzt nicht mit unterschreiben. Nicht? Es ist halt im Moment die Zeit und ich glaube, AEW ist indie-verträglicher als WWE. So kann man das, glaube ich, ausdrücken. Ja. Da können wir uns, glaube ich, als Konsens drauf einigen. Ja, ich glaube, das können wir auf jeden Fall beide so unterschreiben. Nächste Frage, beziehungsweise nächstes Statement geht in eine ähnliche Richtung. AEW hat New Japan Pro Wrestling nicht gut getan. Pin oder Kickout. Da bin ich jetzt, glaube ich, wieder zuerst dran. Mhm. Da wäre ich auch wieder bei Pin und ich glaube, da wäre ich auch stärker bei Pin, weil ich glaube, New Japan hat wirklich in den letzten Jahren wahnsinnig viele nennenswerte Leute verloren. Jetzt natürlich sei es bei einem Tanahashi altersbedingt, aber natürlich auch ganz viele Leute wie Osprey, wie Omega, die Bucks und so weiter, die natürlich jetzt dann AEW Vollzeit-Stars wurden und dann einfach bei New Japan so ein bisschen fehlen. Und ich glaube, New Japan ist, so wie ich zum Beispiel Claudio, liebe Grüße an der Stelle, auch jetzt ein bisschen verstanden habe, wieder auf einem ganz guten Weg, wieder neue Leute Richtung Main Event zu bekommen. Ich glaube, die letzten Jahre in New Japan waren aber schon ein bisschen schwieriger und ich glaube, da hat auch AEW, natürlich auch wieder WWE, die auch einige Leute unter Vertrag genommen haben, aber ich glaube, da hat auch AEW seinen Anteil dran. Also nicht allein, also da würde ich auch wieder einen knappen Kickout sagen. Sehe aber das Argument, es ist halt nicht bei Weitem alles, was jetzt von New Japan weggegangen ist, dann bei AEW gelandet. Die meisten, ich sage jetzt mal zum Beispiel ein Okada, okay, der war jetzt einer der größten Namen bei New Japan, aber so gesehen, was wollte der da noch erreichen, was er nicht schon hatte? Er ist, glaube ich, Rekord-Champion ist immer noch Tanahashi. Aber er ist der, der den Main-Title am längsten gehalten hat, am Stück. Er ist der, der die meisten, glaube ich, G1-Gewinner hat. Und ich glaube, seine Story bei New Japan war auch irgendwo auserzählt. Der Mann wird auch nicht jünger. Und er hat sich vielleicht dann gedacht, so jetzt ist meine Zeit, ich will mal was Neues erleben, ich will auch zum Beispiel mal in Amerika was, mal gucken, wie ich da funktioniere. Und da ist AEW dann eine okay Adresse. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Okada so bei WWE funktioniert hätte, ob der ins WWE-Korsett so reingepasst hätte. Ich glaube, bei AEW kann er sich mehr verwirklichen. Und so Leute wie Naito, Bushi und wie sie nicht alle heißen, die sind halt gar nicht bei AEW gelandet. Also es ist halt so, ich glaube, da Claudio kann das ja in den Kommentaren vielleicht dann verbessern oder die Hörer. Es gibt bei New Japan halt immer so, soweit ich das verstanden habe, immer so die Auf- und Abwellen. Es gibt immer so die Hochklassen, damals ein Hashimoto etc. pp. Das waren Hochlevel, dann ging das aber wieder runter. Dann ist New Japan in eine eine Zeit reingegangen, wo es dann auch nicht sehr gut lief, bevor dann irgendwann so die Generation Okada, Tanahashi, Naito anfing und New Japan dann wieder auf den Hoch gebracht hat. Und jetzt ist deren Zeit vorbei, jetzt geht das vielleicht wieder runter und dann braucht es vielleicht wieder eine gewisse Zeit, bis dann die nächste Generation aufgebaut ist und dann vielleicht wieder ein Hoch kommt. Okay, dann würde ich, glaube ich, jetzt noch zur letzten Pin oder Kickout-Frage dann für heute gehen, damit es nicht allzu lange noch ausufert. Dann haben wir zumindest fünf von mich hier abgearbeitet und die anderen fünf würde ich noch für nächste Woche dann einfach im Hintergrund lassen. Die wäre dann, die Gruppierungen bei AEW fehlt, oder den Gruppierungen bei AEW fehlt ein Wiedererkennungswert. Die geht dann, glaube ich, wieder zunächst an. Moment, jetzt bin ich gerade verwirrt. Die müsste ich, glaube ich, sagen. Okay, Ich habe dann mit gerne an der dich, ersten, bitteschön. ja, genau. Ja, da sage ich Pin. Das ist im Prinzip, es gibt viel zu viele Gruppierungen. Ups, so, jetzt bin ich gerade von der Taste abgerutscht. Also es gibt viel zu viele Gruppierungen. Das hatten wir ja vorhin exemplarisch zum Beispiel an den Death Riders festgemacht, die ja ohnehin jetzt nicht die charismatischste Gruppe bisher waren. Aber wenn da jetzt zum Beispiel der charismatischste, heißt das, immer vorsichtig sein, mit Moxley vielleicht gegebenenfalls wegbricht, dann ja, es ist einfach eine graue Gruppierungsmasse. Du machst keine ordentlichen Stable-Fäden, nicht? Dass du sagst, hier aus dem und dem Grund ist da eine Feindschaft zwischen Gruppe X und Y gewachsen. Da kannst du dann immer zwischen den Mitgliedern Geschichten erzählen. Na, ja, also für mich auf jeden Fall Pin. Da würde ich, glaube ich, zustimmen. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, was nicht nur AEW hat. Ich glaube, wenn wir beispielsweise bei WWE reinschauen, wird das ähnlich sein. Ich glaube, da ist einfach das grundsätzliche Problem, dass erstens Gruppierungen oft nicht lange genug Bestand halten und wir dann oft ein Bäumchenwechsel dich haben, wer jetzt mit wem irgendwie in einem Stable ist. Und dann halt aber auch grundsätzlich, dass mit Kadern oft zu wenig Zeit gegeben wird, um halt wirklich auch ein Gimmick zu entwickeln und damit halt natürlich auch einen gewissen Wiedererkennungswert zu bekommen. Also, wenn wir jetzt beispielsweise mal uns die Demand anschauen von Ricochet, die jetzt als Gruppierung ja erstmal für nichts Besonderes stehen, abgesehen, dass es ein Heel-Stable ist und halt Ricochet natürlich so ein bisschen das Stable mit seinem Gimmick definiert. Hat die Gruppierung erstmal keinen wirklichen Wiedererkennungswert. Und die könnten genauso gut in ein paar Monaten wieder Geschichte sein und dann haben wir sie bald wieder vergessen. Was, wenn ich kurz eine Anmerkung machen darf? Ja, klar. Was für mich das im Moment mit Abstand interessanteste Stable ist, was ich am liebsten verfolge, ist auch das Stable, das die wenigste Berechtigung hat, weil es kein Gegenstück gibt. Ist das Triangle of Terror. Das ist der reine Damenstable. Die, ne, also die haben zwar auch keine irgendwie Fehde gegen anderen Stable, aber die sind so, sind unique und ich glaube, das wäre bei den Herren auch jetzt nicht so maßlos schlimm, wenn es mal da jetzt keine großen 8 gegen 8 Matches gäbe, wenn es nicht so viele von denen gäbe. Na, aber das ist ja auch seit AEW geführt losging, immer die Diskussion, der Roster ist übervoll. Ja, definitiv. Und dadurch haben wir, das Entschuldigung, trägt natürlich dann auch dazu bei. Triangle of Madness. nicht Terra. Genau. Ich glaube, das trägt halt dann auch einfach dazu bei, dass einfach viele Midcard-Leute nicht genug Zeit bekommen, sowohl in den einzelnen Ausgaben als auch die Gruppierungen nicht lange genug Bestand haben, als dass sie halt dann auch wirklich so wahnsinnig viel Wiedererkennungswert bekommen. Gut, damit, glaube ich, haben wir ungefähr die anderthalb Stunden wieder voll und ich würde jetzt auch hier dann, glaube ich, einen kleinen Cut machen. Vielen Dank natürlich für alle Fragen von Pasiasi, der Vierte und mich hier. Wir werden sie nicht vergessen, wir werden sie nächste Woche dann noch weiter behandeln. Damit bleibt mir praktisch am Ende nichts anderes zu sagen als viel Spaß sowohl mit Collision jetzt am Wochenende noch für diejenigen, die sich es auch tatsächlich anschauen und natürlich der Dynamite-Ausgabe in der kommenden Woche. Wir freuen uns natürlich über jeden weiteren Kommentar, über jede Pin- oder Kickout-Frage in den Kommentar und natürlich bedanke ich mich auch fürs Zuhören, vor allem an alle natürlich, die jetzt auch die kompletten, ich schätze jetzt mal anderthalb Stunden noch tatsächlich durchgezogen haben. Vielen Dank natürlich auch für Thorsten, dass er sich auch natürlich auch wieder die Zeit genommen hat, dass wir jetzt auch die anderthalb Stunden gemeinsam füllen konnten. Und ihm würde ich natürlich jetzt auch das letzte Wort überlassen. Tschüss. Ja, auch von mir danke, dass ihr uns wieder anderthalb Stunden ausgehalten habt. Ich verweise gerne auch auf Andi und Chris. Die sind jetzt auch ins neue Jahr gestartet mit WWE und behandeln in ihrem Podcast die Frage, warum war WWE zu Zeiten von Backlash 2000 so viel besser als das aktuelle Produkt. Könnt ihr ja gerne mal reinhören. So, Stefan und ich, wir haben jetzt zu tun. In einer halben Stunde ist Anpfiff. Er darf gucken, wie Köln in Heidenheim verliert und ich gucke, wie der HSV in Freiburg gewinnt. Tschüss!